Okay, das nächste Stück heißt... Also wir sind nicht ideal, wir spielen jetzt gleich mal ein Stück von denen, aber wir haben ja genug eigene Sachen. Das nächste Stück heißt Geiler Macker.